Kapitel 26. Die grünen Augen werden groß. Die Frau lächelt wieder. Sie sagt: Das ist mein Lieblingsclub in Berlin. David denkt: Bingo. Er sagt: Am Sonntag ist im Club of Darkness immer die Death Metal Night. Die ist super, nicht? David denkt: Gut, dass ich im Neon einen Artikel über diesen Club gelesen habe. Kapitel 27. Die Frau lächelt. Sie sagt: Komm, setz dich. Sprechen wir über Clubs. Gerne. David setzt sich. Die Frau fragt: Wie heißt du? Ich heiße David. Und wie heißt du? Ich heiße Kim. Kapitel 28. David und Kim sprechen über Clubs in Dresden. Dann fragt David: Sollen wir noch etwas trinken? Nein, danke. Ich muss noch arbeiten. Was? Du musst jetzt noch arbeiten? Die Frau sagt: Ja, meine Arbeit fängt um Mitternacht an. Um Mitternacht? Und was arbeitest du? Die Frau lächelt. Wenn du Lust hast, zeige ich dir meine Arbeit. Kommst du mit? Kapitel 29. David möchte den Wein und die Bloody Mary bezahlen. Aber Kim sagt: Ich lasse nie einen Mann für mich bezahlen. Aus Prinzip nicht. Aber kannst du das akzeptieren? Die grünen Augen leuchten. David sagt: Natürlich, kein Problem. Kapitel 30. David und Kim gehen zu Kims Auto. Es ist ein Cadillac. Ein schwarzer Cadillac. Kim macht den CD-Player an. Die Musik ist von Rammstein. David und Kim fahren über die Augustusbrücke ins Zentrum von Dresden. Sie sehen die Frauenkirche mit der Sandsteinkuppel. Das Panorama von Dresden ist berühmt in der ganzen Welt.